SR-Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nachmittag war ein besonderer Tag in Frankreich. Da ist die erste Homo-Ehe geschlossen worden. Und noch vorige Woche gab es riesige Demonstrationen in Frankreich. Hunderttausende sind auf die Straße gegangen gegen Homosexualität bzw. gegen die Homo-Ehe. Und die EU hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, nach der erschreckend viele homosexuelle Menschen sich in der europäischen Gemeinschaft ausgegrenzt und diskriminiert fühlen. Das ist ein Grund oder alles sind Gründe für uns, das Thema heute aufzugreifen. Unser Thema, unser Hauptthema heute Nacht heißt Tabu Homosexualität und ich möchte sehr gerne mit Schwulen und Lesben reden, die wegen ihrer Homosexualität Schwierigkeiten haben. Schwierigkeiten in der Gesellschaft haben, im Beruf, in der Familie, vielleicht auch in der Kirche. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die aus moralischen, ethischen Gründen Homosexualität ablehnen oder die sogar sagen, Homosexualität ist eine Krankheit und die gehört therapiert. Das ist unser Thema heute Nacht und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Anne und Anne ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Thema Homosexualität, was ist deine Meinung? Ja, meine Meinung ist, also dass man da viel offener mit umgehen sollte. Ich bin selbst also lesbisch, wohne in einem Vorort von Düsseldorf. Mhm. Und also wenn das hier bekannt werden würde, müsste ich also einen Spießrutenlauf, hätte ich dann vor mir. Ist das wahr? In der Nähe von Düsseldorf und ja. Dennoch so eine Angst hast du? Ja, aber auf jeden Fall. Also wenn du jetzt auf dem platten Land irgendwo wohnen würdest, könnte ich es mir da eher vorstellen? Ist so. Wieso kommst du zu dieser Annahme? Da ist also tiefschwarz ist also CDU bestimmt und also Kirchengänger sind hauptsächlich hier, nicht? Mhm. Und das, wenn die das wüssten, also ich habe wirklich riesengroße Angst. Wer weiß es denn überhaupt aus und in deinem Umfeld? Meine Freunde und die gehen aber sehr locker damit um, haben Verständnis auch dafür. Wissen das seit Jahren. Ja? Ja. Hast du eine Partnerin? Ja, kürzlich über eine Zeitung kennengelernt. Sehr gut, also fast frisch verliebt, oder wie? Kann man sagen, ja. Wie alt ist deine Partnerin? 62. 62, also gleichaltrig. Aber wie machst du das denn dann so in deiner Nachbarschaft oder da in dem Umfeld, wo du wohnst, mit deiner Partnerin? Wie stellst du sie vor? Wie führst du sie ein? Also, das weiß keiner. Das weiß lediglich von der Familie jemand, aber ansonsten, oder meine Freunde halt, aber sie kennen sie nicht. Ach so, oder ist es einfach deine Bekannte von dir, wenn die bei dir auftaucht? Genau. Und nun bist du ja eine Generation, du bist 60 Jahre alt, die auch noch ganz andere Zeiten erlebt hat. Ja. Wie war das so früher, als du... Junges, oder anders erstmal gefragt, seit wann weißt du, dass du lesbisch bist? Seit meinem 20. Lebensjahr. Und hast du es dann auch gleich gelebt? Nein. Ich wusste selbst nicht, was mit mir geschehen ist und wusste nicht, man hat ja immer gehört, also das wäre krankhaft und so weiter. Auch meine Eltern, da hatte ich meine Schwierigkeiten mit. Das heißt, also mein Vater, der hat mich hingestellt, als ob ich also ein Neutrum wäre. Und es tat mir natürlich sehr weh. Hast du es denn dem Vater und den Eltern erzählt? Ja. Ja, das schon. Das was ja sehr mutig war. Ja, in der aber Zeit. Meine Mutter, wie gesagt, die hat, die ging da ganz locker mit um, mein Vater eben nicht. Ne? Mhm, und es war also nicht einfach für mich. Ich habe also auch zwei Suizide hinter mir. Und war auch einmal in der Tagesklinik deswegen, also... längere Zeit. Das heißt, du hast ein Leben hinter dir, letztendlich, in dem du dich oder während des ganzen Lebens hast du dich versteckt. So ist es, ja. Deine sexuelle Identität. Ja. Was denkst du manchmal, wenn du jetzt so im Fernsehen siehst, dass es viele junge Leute gibt, die ganz offen und frei damit umgehen? Ich finde das toll. Also ich hätte mir das auch gewünscht. Mhm. Aber dadurch bedingt, dass ich auch viele Bekannte hatte, habe ich dann auch andere Lesben kennengelernt, die mir dann sagten, fahr doch mal nach Düsseldorf oder nach Köln. Natürlich war Köln immer meine Traumstadt. Mhm. Und da würde ich immer noch hinziehen, also wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Ich wollte gerade sagen, warum hast du dann nicht damals, Köln war ja schon immer eine sehr tolerante Stadt, gerade was Homosexualität anbelangt, warum bist du nicht nach Köln gezogen? Aus dem einfachen Grund, weil ich 18 Jahre lang eine Scheinehe geführt habe. Ach du lieber Gott, das auch noch? Ja, ja. Was heißt genau Scheinehe? Beschreib mal. Also ich habe mit dem Mann halt zusammen gewohnt. Mhm. Am Anfang auch Sex gehabt, weil ich ja, wie gesagt, nicht so richtig wusste, bist du jetzt wirklich lesbisch oder bist du es nicht? Und vielleicht ist das ja dann doch irgendwie nicht so. Und dann hatte ich Bedenken, das wäre eine Krankheit und so weiter und so weiter. Und dann habe ich natürlich mit meinem Mann geschlafen, aber ich habe gedacht, er würde mich verlassen. War also mehr so ein Kumpeltyp, war das. Ja. Wusste er denn, was mit dir los ist? Nein, nach 3 Jahren habe ich ihm dann gestanden unter Tränen und habe gesagt, ich kann das nicht mehr so weitermachen. Das heißt, du hast 3 Jahre mit einem Mann geschlafen, obwohl du im Klartext überhaupt keinen Bock auf einen Mann hattest? Richtig, ja. Das stelle ich mir nicht gerade sehr schön vor. Nein, es war nicht einfach. Das hast du über dich so ergehen lassen? Ich habe getrunken dann zu der Zeit. Mhm. Wie hat denn dein Mann damals darauf, da warst du Anfang 20, ne, schätze ich mal. Richtig, ja. Ja, wie hat dein Mann darauf reagiert, dass du gesagt hast, hier, ich bin eigentlich lesbisch? Er ist also, er war älter als ich, fast 20 Jahre älter. Mhm. Und daraufhin sagte er mir, also er bräuchte das ja auch nicht. Und ich hätte ihm das doch direkt am Anfang sagen können. Ach, das war aber eine nette Reaktion. Ja, das stimmt schon. Ja. Nur im Nachhinein habe ich erfahren, also er ist ja seit einigen Jahren tot, ja. Habe ich erfahren, dass er dann überall erzählt hat, er hätte nie was von mir bekommen und so weiter und so weiter. Das macht man ja auch nicht. Nee, das macht man dann auch nicht. Nein. Dann, das heißt, im Nachhinein blieb dann gar keine Freundschaft oder so, blieb da auch nicht übrig. Nein. Nein. Nein. Wie hast du denn diesen Mann kennengelernt? Den habe ich in einer Gaststätte kennengelernt. Und hast du ihn schon so mit der Intention kennengelernt, ich will mich jetzt mit diesem Mann quasi vor der Gesellschaft verstecken? Also nein. Also er war, wie gesagt, ein Kumpeltyp und ja. Ich bin ganz normal mit ihm umgegangen, ja. Freundschaftlich, wollen wir so sagen. Ja. Und du wusstest da ja in der Zeit auch noch nicht so ganz genau, was mit dir los ist. Und dann war das noch so ein Suchen. Ja, ist richtig. Jetzt waren die 3 Jahre dann rum. Du hast dich vor ihm geoutet, was sich ja auch nochmal ein großer Schritt war für dich. Oh ja. Damit du Klarheit für dich gefunden hast. Ja. Wie hast du denn dann, wie gesagt, das war ja noch eine kompliziertere Zeit damals. Wie hast du dann die erste Frau kennengelernt und wo? Das war in einer Bar in Düsseldorf. Mhm. Und das war also wirklich, also für mich erstmal Großstadt Düsseldorf und dann in so einer Bar zu sein und untergleichen zu sein, das war also einmalig war das. Ja, das war dann so eine Lesbenbar, wo man wusste, da gehen dann nur Leute hin, die diese Orientierung auch haben. Ja, richtig. Mhm. Und dann fuhr ich natürlich dann auch von etlichen Lokalen in Köln und bin dann halt fast jedes Wochenende dann nach Köln gefahren. Mhm. Da gab es ja dann auch Pensionen, wo man dann übernachten konnte. Wenn man so ein Leben jetzt, auf so ein Leben zurückschaut, wie du es uns gerade jetzt grob erklärt hast, ja. Was ist dein größter Zorn? Der größte Zorn ist, dass man mit uns so verfährt, wie man es früher getan hat und heutzutage leider immer noch der Fall ist, dass man nicht mal, dass man uns, also man kennt uns ja gar nicht richtig. Mhm. Man definiert uns nur auf die nach der Sexualität und nicht jetzt nach dem Menschen, wie der Mensch ist, ob Mann oder Frau. Nun haben sich ja das ist mein Eindruck, schon so sagen wir mal in den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich ja schon viel getan. Das stimmt, ja. Das kriegst du auch mit, das empfindest du auch so. Ja. Also da haben sich ja Welten verändert. Auf jeden Fall. Wenn wir uns zum Beispiel vor 20 oder 25 Jahren vorgestellt hätten, wir hätten einen offen bekennenden schwulen Außenminister, hätten wir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Unmöglich. Ja. Nee, aber also heutzutage geht schon einiges, also ist schon einiges besser. Nur wie gesagt, in Dörfern oder ländlichen Gegenden ist das nach wie vor, also wie es Rundenlauf halt. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich bin bisher auch immer so von meinen Erfahrungen hier in Köln ausgegangen oder ich bin oft in Berlin. Das sind ganz andere Welten. Auf jeden Fall. Sobald man ein bisschen weiter rausgeht, herrscht ein anderes Klima. Ja. Oder wenn man in andere gesellschaftliche Kreise hineinkommt, eher vielleicht in bürgerliche Kreise, eher konservative Kreise, ist das alles nicht mehr so locker. So ist es. Also wir sind uns einig, dass noch eine ganze Menge passieren muss, Anne? Auf jeden Fall. Und ich würde mich so freuen, wenn du den Schritt doch noch wagen würdest, da deinen kleinen Piefern, die um dich herum leben, doch mal zu zeigen, wo es lang geht. Indem du sagst, hier, Freunde, ich bin lesbisch und ich stehe dazu. Ja, also das war sowieso ein sehr großer Schritt, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Ich weiß nicht, wer morgen auf mich zukommt. Und ja. Stimmt, das ist ja sehr mutig. Dich werden vielleicht auch die einen oder anderen aus deiner Umgebung jetzt erkannt haben. Ja. Ich finde das großartig, Anne. Ja, also ich finde das ganz toll, dass ich mit dir mal sprechen durfte. Ja, freut mich, vielen Dank. Deine Sendung ganz, ganz toll, mach so weiter. Weißt du, und wenn auch dich ein paar blöd angucken, sollen sie blöd gucken. Ja, eben. Vielleicht sind doch eine ganze Menge dabei, was du gar nicht gedacht hast, die sagen, Anne, ist doch in Ordnung so, wir mögen dich auch so, wie du bist. Ja, ich hoffe es. Hoffen wir das mal. Ich hoffe es. Schön, dass du angerufen hast. Ja, und Domian, darf ich dann ein Autogramm von dir na haben? Na klar, mit großem Vergnügen. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, und wann ist das CSD in Köln? Ach, da erwischst du mich jetzt gerade. Das weiß ich gar nicht auswendig. Ist das nicht am 7.7.? Ja, es ist bald. Bitte, ich sag's hier noch Bescheid in der Sache. Alles klar, Domian, recht schönen Dank. Gerne, Anne, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Tabu-Homosexualität. Und ich möchte gerne mit Schwulen und Lesben oder bisexuellen Leuten reden, die große Schwierigkeiten in der Gesellschaft nach wie vor haben mit ihrer geschlechtlichen, sexuellen Veranlagung. Und auch gerne mit klaren Gegnern, die sagen, nee, das entspricht nicht unserem moralisch-ethischen Weltbild. Wir lehnen das ab oder wir sagen sogar, das ist eine Krankheit. Ich hatte neulich ja schon hier in der Sendung mal gesagt, es ist ja schon erstaunlich, dass es nur wenige Prominente gibt, die ganz offen zu ihrer sexuellen Orientierung stehen. Ich hatte hier gesagt, es ist kein Top-Talker gibt in Deutschland, der bisexuell oder homosexuell ist. Und hat mich eine Zuschauerin zu Recht darauf hingewiesen, dass wir natürlich eine Talkerin haben, nämlich Anne Will, die zu ihrer Sexualität steht. Aber was mein Anliegen war zu sagen, eben kein Mann. Und es gibt auch keinen großen Journalisten, keinen berühmten Anchorman, es gibt keinen berühmten Reporter, es gibt keinen Intendanten, es gibt keinen Geschäftsführer, es gibt keinen DAX-Vorstand, der offen zu seiner Sexualität steht, ganz zu schweigen von der Bundeswehr oder gar vom Fußball. Also, es ist schon viel passiert, es muss aber noch viel mehr passieren, finde ich. Im Übrigen finde ich auch, dass wir das genauso machen sollten wie in Frankreich, nämlich die Ehe öffnen für alle. Ehe für alle und dann ist die Diskussion über die ganzen Kleinigkeiten, die dazu gehören, auch beendet. So, jetzt geht's weiter mit Siegfried. Siegfried ist 50, guten Morgen. Hallo Siegfried. Ja, hallo Domian, grüße dich. Siegfried, zum Thema Homosexualität. Ich habe da total tierische Probleme, dass sich da Schwule in der Öffentlichkeit outen und dann einfach sagen, ich bin schwul, das ist gut so, ja. Und, wie Herr Wowereit zum Beispiel? Bitte? Wie Herr Wowereit, regierender Bürgermeister von Berlin? Und das finde ich einfach nur, ich weiß nicht, es ist... Da kriegt man die Kotze am Bein. Warum? Ja, es ist einfach ethisch, moralisch nicht verantwortlich, finde ich. Warum? Es ist ja mittlerweile schon unnormal, wenn man normal ist. Ja? Nee, das finde ich. Ich bin schwul. schwul und das ist gut so und ich weiß nicht. Würdest du denn von dir aus sagen, ich bin heterosexuell und das ist gut so? Nein, ich bin ich und ich gehe da jetzt auch nicht mit auf, wie soll ich sagen, ich gehe jetzt auch nicht Reklame machen, ja, weil ich jetzt ein Hetero bin oder was. Nun muss man das vielleicht insofern auch erklären, dass Vovo halt der Erste war in der Politik, der diesen großen Schritt gemacht hat. Und wenn man zum ersten Mal so einen Schritt macht, muss man vielleicht ein paar mehr Worte verlieren, bevor es dann zur Normalität wird. Ja, warum muss man sie überhaupt outen? Ich kann da das für mich doch behalten. Und es ist für mich ist das ein persönlicher Angriff. Ist es für dich ein persönlicher Angriff, wenn jemand sagt, ich bin schwul? Ja. Warum? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, ich fühle mich bedroht. Ne? Warum? Ich fühle mich belästigt. Aber Herr Wovereit wird dir nicht an die Wäsche gehen. Nein. Ist ja auch... Aber ich denke, also er kann auch meinetwegen sein Schwulsein praktizieren, aber dann bitte nicht sich profilieren und sagen dann hier, ich bin schwul, das ist gut so, ja. Na gut, gehen wir mal weg von Wovereit. Gehen wir mal in ganz normale Verhältnisse. Also du bist der Auffassung, dass schwule Menschen und lesbische Menschen das immer für sich behalten sollten und das hinter verschlossener Tür praktizieren und dann ja, ist es gut. Ja, es wird da so getan, als wenn es mittlerweile ein Privileg ist, ja. Nein, aber was spricht dagegen, dieses mit einer solchen Selbstverständlichkeit zu sagen und zu leben, zum Beispiel mit dem Partner auch öffentlich aufzutreten, wie das heterosexuelle Paare auch machen, was spricht dagegen? Ich musste mal mein Kind zum Beispiel erklären, was die da machen. Da war ein gleichgeschlechtliches Pärchen gewesen und... Ja gut, dann wird das Kind das jetzt erfahren, das ist auch nicht schlimm. Ja, aber ich hatte keine Ahnung, ich kann damit nicht klar. Ich konnte meinem Kind nicht erklären, ja, was machen die da. Ja, was erklärst du denn deinem Kind, was Mann und Frau miteinander machen? Ja. Gut, das ist ja ganz was anderes, denke ich mal. Finde ich im Grunde genommen nicht. Geht es nicht letztendlich darum, ob sich zwei Menschen begehren und lieben, egal wie sie geschlechtlich orientiert sind? Ja, ich denke, die Natur, die wollte das nicht, ja. Hätte die Natur das gewollt, dass wir gleichgeschlechtliche Paare da... Ja, aber die Natur will es ja allein durch die Tatsache, dass es auf der Welt so viele homosexuelle Menschen gibt. Offensichtlich ist es ein Teil der Natur. Und es gibt im Tierreich genügend Beispiele, wo auch Homosexualität praktiziert wird. Ja, aber es ist doch nicht normal. Das sagst du. Wer definiert das? Ja, ich sehe das schon fast als Krankheit auch an, ja. Ja, aber wer definiert denn? Die müssen krank sein. Das ist eine Krankheit. Kriegt man sich. Aber da könnte ich doch genauso gut sagen, du bist krank, weil du heterosexuell bist. Ja, gut. Dann sind wir ja alle krank. Ja, aber ist es nicht eine und der Klacher, ich meine, die sollen ja leben und... Ja, das klingt sehr herablassend. Die sollen ihr Leben leben. Du hattest zum Beispiel mal einen gehabt, da war auch eine sehr interessante Sendung, der hatte Sex mit der Maschine gehabt. Mhm. Da, wo soll das denn hinführen alles? Der war vom Beruf, glaube ich, Dreher und hat eine Drehbank gehabt und hat Sex mit einer Maschine gehabt. Aber Siegfried, könnte man sich da der nicht... Der war voll überzeugt, als wenn es nichts Besseres geben würde. Ja, das war Objektsexualität, das ist auch ein Teil von der Sexualität des Menschen, mittlerweile auch wissenschaftlich anerkannt und erforscht. Okay. Kann man sich da nicht auf eine Formel einigen, dass jede Art der Sexualität gut ist, wenn niemand Schaden davon trägt? Das war jetzt irgendwie unter Unterbrechung, kann das sein? Hast du mich denn verstanden? Jetzt verstehe ich wieder. Ich habe gesagt, kann man sich nicht einigen auf eine Formel, dass jede Art der Sexualität gut ist, wenn niemand Schaden davon trägt? Ja, jetzt fängt es ja gerade an mit die dürfen jetzt heiraten, gleichgeschlechtliche Paare. Mhm. Und geht es noch einen Schritt weiter, die dürfen jetzt Kinder erziehen. Ja. Und da hört es für mich auf. Also warum? Das ist, warum? Warum? Das kann man auch nicht tolerieren. Warum? Weil es ist schlimm genug für ein Kind, wenn das alleinerziehend, wenn die Vater oder Mutter alleinerziehend ist. Und wenn dann noch zwei gleichgeschlechtliche Paare das Kind erziehen, das wird doch irgendwo psychologische oder pädagogische Folgen haben für das Kind. Keineswegs. Das keineswegs. Ist aber gar nicht ausgereift alles. Das ist, denke ich mal. Nein, das ist, also du quillst ja über von Vorurteilen, Siegfried. Ja, meine Frau sagt immer zu mir, ich bin sehr intolerant. Das klingt wirklich in der Tat so. Weißt du, auch bei der Erziehung oder Adoption durch zwei lesbische oder zwei homosexuelle Menschen, ist das nicht entscheidend, wie gut die ein Kind erziehen und wie sehr sie das Kind lieben? Ist, ist, kommt es nicht letztendlich nur darauf an? Man muss doch mal auch den Horizont öffnen für über das hinaus, was man früher als normal definiert hat. Es ist doch alles eine Frage der menschlichen Definierung. Da gebe ich dir zum Teil recht. Aber wo sind die Grenzen? Da gab es mal in den 70er, 80er Jahren, gab es zum Beispiel mal die Grünen, die wollten Kinder beim Sex integrieren. Ja, aber das ist doch überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Da sind wir beide, uns doch einig. Das würde ja meiner Formel, die ich gerade vorgelegt habe, widersprechen, dass niemand Schaden davon trägt. Beim Kind sind das ganz andere Machtverhältnisse. Da müssen wir gleich drüber diskutieren. Das ist natürlich schrecklich, dass das damals überhaupt bei den Grünen gesprochen wurde. Ja, aber das wollen wir gar nicht miteinander vergleichen. Das hat damit nichts zu tun. Wir reden hier über erwachsene Menschen, die eine Sexualität haben, die sich lieben, die zueinander stehen und ihr Leben miteinander leben wollen. Es gibt mittlerweile Tausende von Paaren, die ganz bürgerlich, teilweise auch sehr konservativ leben. Und das soll nicht von einer so großen und liberalen Gesellschaft wie der deutschen getragen werden? Die Politik sollte mal vielleicht Analysen machen woher das kommt, warum es so viele schwule Menschen gibt. Dann können wir auch Analysen machen, warum es so viele heterosexuelle Menschen gibt. Weil es normal ist. Wir drehen uns im Kreis. Die Natur sieht auch das vor, sonst wäre es nicht da. Du definierst es als Krankheit, aber das ist eine willkürliche Definition. Ja gut, da müssten dann vielleicht andere darüber entscheiden, die Flower sind wie beide zusammen. Nein, da muss überhaupt niemand entscheiden. Ich glaube, da reicht der gesunde Menschenverstand aus. Wenn zwei Menschen sich lieben, ist das die Begründung genug, dass sie zusammen sein dürfen und dass sie auch von dieser Gesellschaft geschützt werden sollen, nämlich zum Beispiel durch die Institution Ehe. Also, hast du Kinder? Zwei, ja. Wie alt sind die Kinder? 14 und 10. Jungs, Mädel? Junge ist 14, das Mädchen ist 10. So, jetzt stellen wir beide uns mal vor, in 3-4 Jahren kommt der Junge zu dir und sagt, Papa, ich bin schwul. Ich habe einen Freund, ich liebe einen Jungen. Der sitzt gerade neben mir, mein Sohn. Ich hätte da ein riesiges Problem mit. Und dann ist die ja voll daneben gelaufen. Siegfried, wenn dein Sohn dir sagt, Papa, auch wenn du anderer Auffassung bist, aber das ist mein Glück. Willst du nicht, dass ich glücklich werde? Was sagst du ihm? Ja, ich würde ihm dann sagen, was habe ich falsch gemacht? Aber dann würdest du dem Jungen doch, würdest du ihn in eine schlechte Ecke stellen und ihm ein schlechtes Gewissen machen. Wenn er sagt, das ist mein Glück, könntest du nicht dich dann auch vielleicht über deinen Schatten springen und sagen, okay, es entspricht nicht so meiner moralischen Vorstellung, aber das Glück meines Kindes liegt mir am Herzen. Ja, natürlich, ich würde für mein Kind alles machen, ja. Für mich ist die Grenze. Weißt du, mein Leben besteht aus Prinzipien und aber Prinzipien sind ja dafür da, dass man sie auch schon mal über Bord wirft. Weißt du, was ich richtig wünsche, dass dein Sohn schwul wird? Das ist gemein. Nein. Das wäre vielleicht eine Chance, dass ich spüre das ja, dass du vielleicht doch erreichbar bist. Und wenn der Junge dir das wirklich gut rüberbringt, dass du nach einer gewissen Zeit sagst, okay, komm, schwamm drüber, bring mal deinen Freund mit, wir machen einen Männerabend. Das sind große Probleme, also das geht gar nicht. Eine Weile ja. Aber du dürftest dem Jungen sein Leben nicht kaputt machen, indem du ihm seine Moral aufdrängst. Du würdest also ein Unglück über deinen Jungen bringen. Dann hat er schon verloren. Also wenn er dann schon, wenn er. Aber wie schlimm, wenn du ihm sowas sagen würdest. Da appelliere ich aber wirklich jetzt an dich. Ich weiß nicht, was mit deinem Jungen ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Es wäre eine Katastrophe, wenn du ihm so gegenübertreten würdest. Du wärst verantwortlich für große, große Probleme, die der Junge bekäme. Ja, das wäre für mich die gleiche Katastrophe. Du bist ein erwachsener Mann, da musst du dich zwingen. Ja, natürlich. Da musst du dich zwingen, vielleicht auch mal eine andere Haltung. Menschen müssen sich auch verändern können. Man muss auch Meinungen revidieren können. Adenauer hat mal den wunderbaren Satz gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Den kenne ich. Den kennst du? Praktiziere ich selber, den Spruch. Ja, also Siegfried. Okay, wir haben alles ausgetauscht. Vielleicht ist das ein oder andere so ein bisschen noch bei dir angekommen, was ich gesagt habe. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja, ich bin nicht schlauer geworden wie vorher. Ich habe versucht, durch das Gespräch vielleicht mal meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, weil ich deine Sendung eigentlich auch schätze. Aber so ganz überzeugt bist du noch nicht. Aber mein Sohn guckt mich jetzt fragend an. Siegfried, okay. Kann man mich auch nicht überzeugen. Das geht einfach nicht. Das ist Moral, Ethik. Da werden Grenzen einfach nur zerstört, ne? Aber du, dir ist ja klar, dass du auch Menschen mit dieser Haltung beleidigst, ne? Ja, das geht da genau im Umgekehrten. Das ist ja wie ein Bumerang. Ich fühle mich beleidigt, ja. Dadurch, dass jemand eine andere sehe, ja. Du fühlst dich beleidigt? Das hat mit Liebe nichts zu tun für mich. Ein gleich geschlechtliches Pärchen da, das ist... Jetzt wollen wir nicht... Das ist für mich abnormal. Jetzt wird es sehr ernst, wenn wir jetzt weiter darüber diskutieren. Das ist infam, zu sagen, das hat mit Liebe nichts zu tun. Was maßt du dir an, über die Gefühle zwischen zwei Männern zu urteilen oder zwischen zwei Frauen? Das darfst du nicht tun, wirklich nicht. Also wenn du kannst ja deine moralische Einstellung, zu sagen, das hat mit Liebe nichts zu tun. Das geht wirklich über die Grenze hinaus der Akzeptanz. Okay. Siegfried, wir haben lange geredet. Danke für deinen Anruf und dass du dich auch offen geäußert hast. Das ist ja auch mutig, das so zu machen. Dir war ja klar, dass du mit mir nur gerade keinen Fürsprecher findest. Nächstes Mal vielleicht. Alles Gute wünsche ich dir. Und deinem Sohn, deiner Familie. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und gleich geht's weiter mit Robino. Stimmt das? Hallo Domian. Robino. Genau, richtig. Genau. Heißt du wirklich so? Ich heiße Robino. Genau. Robino. Hab aber komplett deutsche Wurzeln, kein Italienisch. Robino, 19 Jahre. Genau, und ich bin immer noch geschockt von meinem Vorredner, von dem Siegfried. Ja, aber so denken, glaube ich, viele Leute noch. Er hat am Anfang den Spruch gesagt, er kriegt die Kotze ans Bein. Ja, so geht's mir auch. Das heißt, du bist schwul? Ich bin schwul, ich habe einen Freund, der sitzt im Schlafzimmer drüben, deswegen erstmal, hallo Schatz, ich liebe dich. Jetzt ist Siegfried beleidigt, tut mir leid. Ja. Möchte ich noch eine Sache zu ihm sagen, und zwar, ich finde es schockierend, wenn er sagt, es wäre das Schlimmste für ihn, wenn sein Sohn schwul wäre. Mhm. Ich fand es gut, dass du das Beispiel gebracht hast, ihn gefragt hast, was willst du machen, wenn dein Sohn schwul wäre. Mhm. Ich glaube, ihm wäre es nicht egal, aber er fände es nicht ganz so schlimm, wenn sein Sohn eine Bank überfallen würde, weil dann, das kann man ihm ja verzeihen. Mhm. So nach dem Motto. Mhm. Wenn er schwul wäre, wenn er einfach nur einen Menschen liebt, ob Mann oder Frau, ist das scheißegal, dann würde er ihn verteufeln. Er würde ihn wahrscheinlich hassen, er würde ihn rauswerfen. Und sorry, aber Siegfried, dann bist eher du abnormal als jeder Schwule und jede Lesbe auf der Welt. Mir ist es, muss ich auch sagen, ich meine, die Diskussion führe ich ja nur schon seit 20, 30 Jahren. Mir ist es so unbegreiflich, dass man so argumentieren kann. Ich finde es schlimm. Vor allem lastet mich das selber. Ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung. Mhm. Ja, wie war es bei dir? Wie bist du, seit wann lebst du schwul? Richtig schwul leben tue ich seit 2011. Da bin ich ausgezogen von zu Hause. Wann? 2000 was? 2011. 11. Genau, 2011, ja. September 2011. Ja. Kurz vor meinem 18. Geburtstag, und das Jahr davor war wirklich die Hölle für mich. Warum? Ich zitter jetzt am ganzen Körper, ist ganz schlimm. Ich habe mich 2 Jahre davor bei meiner Mutter geoutet. Mhm. Sie fand es okay, es war nicht schlimm für sie. Sie meinte, sie wusste es ja schon vorher, weil ich nie eine Freundin mit heimgebracht habe. Ein Jahr später, habe ich ihr dann meinen Freund präsentiert oder zumindest gesagt, ich habe einen Freund. Mhm. Und dann ist er komplett ausgerastet. Der Vater? Meine Mutter. Die Mutter, ach so. Ja. Meine Mutter, ja, das geht die ganze Zeit um meine Mutter. Sie hat gemeint, alles, was sie mir in dem Jahr davor gesagt hat, von wegen, ja, sie akzeptiert es, alles war gelogen, hat sie gemeint. Mhm. Sie findet es ekelhaft, diese Popo-Piraten, hat sie gemeint. Es ist doch ekelhaft, schwul Sex zu haben. Meine Schwester kam dazu, ein paar Minuten später, und hat fast im gleichen Wortlaut das Identische gesagt. Ach, und wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist jetzt 28, dann war sie davor 26, 25. Das heißt, deine Mutter hat dir erst da so eine Toleranz vorgegaukelt und dann ist sie völlig ausgerastet, nachdem sie die Realitäten sah, nämlich deinen Freund. Ja, oder meine Schwester hat dir schlecht zugeredet, weil meine Mutter davor nie unbedingt intolerant war oder untolerant. Das habe ich nie so mitbekommen. Das ist unfassbar, dass das heute in Familien noch passiert. Es ist wie alt ist deine Mutter? Was für eine Generation? Meine Mutter war 45, sie ist letztes Jahr gestorben im Juli an Krebs. Ich habe sie nach dem Auszug nie wieder gesehen. Also gut ein halbes Jahr später ist sie dann gestorben. Das schockiert mich jetzt gerade. Das heißt, ihr seid im Streit gegangen voneinander? Sie ist von mir im Streit gegangen, ja. Und sie hat auch dann, als sie krank war, nicht nochmal das Gespräch gesucht? Nein, das ist ja das Schlimme. Und so konnten wir so extrem verhärtet, dass ich dann, also weil sie im Sterben lag, im Krankenhaus mit Krebs, Lungenkrebs, dann meinte ich halt, ja gut, auf Drängen von meiner Oma, ich soll mich doch jetzt mal melden. Habe ich dann noch gemacht. Ich habe Briefe geschrieben ins Krankenhaus als ersten Schritt. Mhm. mir viel Kraft zu wünschen. Und dann kam aber gleich das zurück zu meiner Oma mit der Aussage, ja, ich hätte in den Brief reingeschrieben, von wegen, ich wünsche ihr den Krebs, ich möchte, dass sie sofort stirbt. Dann habe ich meine Oma gefragt, ja, hast du denn den Brief gelesen? Dann hat sie gesagt, nein, er wurde ihr nicht gezeigt. Und da habe ich angefangen loszuheulen und ich konnte nicht mehr. Das heißt, deine Mutter hat quasi vom Kranken- oder Sterbebett aus das Gespräch nochmal verweigert, sogar mit dieser bösartigen Unterstellung. Ja, ich habe ihr angerufen ein paar Wochen später, kurz bevor sie dann gestorben ist, habe gesagt, ja, es fällt mir jetzt nicht leid, mit ihr zu sprechen und dir anzurufen, aber ich möchte nochmal mit dir sprechen. Und dann hat sie gemeint, nein, das muss ich nicht und hat aufgelegt. Boah, das tut mir total leid, Robino. Das tut mir total leid. Das ist mir auch nicht, überhaupt nicht begreiflich. Für einen Mensch so, deine Mutter, das ist, wie war denn das Verhältnis früher zwischen dir und deiner Mutter? Also, sagen wir so im ersten, also bis 10 oder 12 auf jeden Fall super, bis zur Pubertät. Mhm. 2005 kam mein im Moment 7-jähriger Bruder auf die Welt. Bis dahin war es super. Danach hatte mein Opa Lungenkrebs und ich glaube, danach ging für sie nur ein bisschen die Welt unter. Mhm. Ja, ja gut, aber trotzdem, du hast der Sohn. Und genau, oder sie wurde zumindest relativ launisch. Warst du denn auf ihrer hat sich verschlechtert. Ja. Warst du denn auf ihrer Beerdigung? Nein, ich wusste nichts davon. Mir wurde nichts gesagt. Die Oma hat auch nichts gesagt. Sie durfte nicht. Was ist denn mit dem Vater? Mit dem Vater haben wir noch gar nicht geredet. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil sich mein Vater nie richtig um mich gekümmert hat, um die Erziehung. Mhm. Er hat sich, wenn überhaupt, mal eingemischt, um loszuschreien oder mir und meinem Freund zu drohen, dass er mir eine Kugel in den Kopf schießt, mir und meinem Freund, wenn meiner Mutter was passiert, weil sie eben unter der Homosexualität sehr gelitten hat. Ich bin fassungslos, was du erzählst. Ich bin wirklich fassungslos. Das ist in einer jungen Familie, du kommst ja aus einer jungen Familie, dass genau, solche ja. Dramen stattfinden und dass selbst in der Krankheit oder im Angesicht des Todes nicht mal eine Vergebung stattfindet oder eine Hand gereicht wird. Das finde ich unglaublich. Ja, Domian, Anna hat erzählt, dass sie eben in der Nähe von Düsseldorf war, glaube ich, wohnt, ja. In einem Dorf, in Anführungszeichen. Ich wohne in Freiburg, einer relativ großen Stadt. Mhm. Für mich. Es ist voll in der Stadt und es ist halt nicht akzeptiert worden. Und das fand ich einfach nur so extrem schlimm. Ja, weißt du, Anna ist 60 Jahre alt. Das waren doch ganz andere Zeiten damals. Aber heute ist eine andere Zeit. Was denkst du denn so, wenn du jetzt an deine Geschichte in die letzten 2-3 Jahre denkst, an das Outing, an den Streit mit der Mutter und an das Sterben deiner Mutter, an den Tod deiner Mutter? Was denkst du? Viel Schlechtes, viel Schlimmes. Ich verbinde sehr viel Schlimmes damit. Ich denke einfach nur, das ist ein Teil von meinem Leben jetzt, das so nach dem Auszug begonnen hat. Ich muss einfach was dafür tun, dass es den Menschen besser geht. Mhm. Den Jugendlichen, denen es genauso geht wie mir. Auch Anne zum Beispiel, oute dich, Anne, dir geht es danach viel besser. Mhm. Auch Siegfried hat gefragt, was bringt denn das Outing? Man fühlt sich einfach viel freier. Ich bin nicht jedem auf die Nase, dass ich schwul bin. Wenn jemand fragt, dann sage ich. Mhm. Ich finde es nicht schön, wenn heterosexuelle Paare sich auf der Straße abknutschen. Mhm. Ich finde es genauso wenig schön, wenn sich schwule Paare oder lesbische Paare auf der Straße abknutschen. Mhm. Aber man muss sich lieben können. Es geht um die Liebe und nicht um den Sex. Es geht nur um die Liebe. Eben. Und es die Liebe finde ich das Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Und deswegen muss man das schützen. Und keine Ehe muss man schützen. Man muss die Liebe schützen. Richtig. Ja, das ist richtig. Das heißt, nochmal auf deine Familie zurückzukommen, mit dem Vater ist auch absolut Sendepause. Ja. Gar nichts, kein Kontakt, null. Nach dem Tod von meiner Mutter hat er sich relativ schnell eine neue gesucht, hat jetzt anscheinend wieder eine neue, also innerhalb von einem Jahr 2 neue Frauen. Mhm. Um meinen kleinen Bruder kümmert er sich null. Meine Schwester kümmert sich um ihn, aber so ein bisschen wie meine Mutter vor. Sie setzt meine Mutter vor so ein bisschen. Ja. Also aggressiv, wirklich intolerant mir gegenüber. Sie hasst mich, sie spricht mit mir kein Wort. Auch das finde ich, um das nochmal zu sagen, auch ganz schlimm, dass sie sich nicht, sie ist wesentlich jünger, dass sie sich nicht zumindest gefangen hat und gesagt, das ist mein Bruder und ja, das Schlimme, was mich also belastet, ist, dass ich meinen kleinen Bruder nicht sehen darf. Er ist 7 Jahre. Mhm. Ich weiß, dass er mich braucht. Mhm. Ich merke, meine Oma darf ihn nicht mal richtig sehen, weil sie mit mir Kontakt hat. Sie ist die Einzige, die mit mir richtig Kontakt hat. Mhm. Und die ist auch toleriert. Mhm. Meine Oma. Mein Bruder ist so ein bisschen sehr Darf ich mir zwischenhaken? Hast du gesagt, die Oma toleriert es oder die Oma toleriert es nicht? Die tolerierte. Mhm. Ja. Mhm. Sieh mal, das ist ein viel älterer Mensch und die Oma ist viel, viel weiser und menschlicher. Ja, und ich würde einfach nur liebend gern meinen Bruder sehen. Mhm. Ich habe noch einen anderen Bruder, der ist 12. Zusammen sind wir drei Geschwister. Mhm. Der ist ein bisschen abgerutscht, ein bisschen in die Ghetto-Szene, so verhält er sich auch. Hat mir auch gedroht, dass er mich und meinen Freund zusammenschlägt, wenn er mich sieht mit 13. Ich bin 19. Und mein Bruder, der 7-Jährige, passt sich ihm so ein bisschen an. Mhm. Und ich finde einfach, er sollte sich noch ein anderes Vorbild nehmen. Verstehe. Nicht schwul werden, weil ich meine, das ist angeboren. Das ist nicht gesellschaftlich bedingt. Also, das hat, ja, natürlich. Ja. Robino, da hast du heftige Sachen hinter dir. Ja. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Gerne. Gerne. Dann machen wir das so. Bitte ich dich aufzulegen. Der Henning ruft dich gleich an. Tut mir sehr leid, was da in deinem Leben passiert ist, aber nun schau in die Gegenwart und schau nach vorne. Und ich wünsche dir und deinem Freund von Herzen alles Gute. Zwei Sachen noch. Zum einen wollte ich auch zwei Autos sammeln. Gerne, kannst du gleich dem meinem Psychologen sagen. Genau, und zum anderen viele Grüße an alle, die so kämpfen. Okay, sehr nett von dir, Robino. Alles Gute, wir melden uns gleich bei dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Sadi ist hier, Sadi ist 28. Guten Morgen, Sadi. Guten Morgen, Domian. Sadi ist ein Mann. Ja. Ja. Ist ein arabischer Name. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ein arabischer Name. Woher kommt deine Familie? Aus Nordafrika. Aus Nordafrika. Mhm. Wo genau? Aus Tunesien. Aus Tunesien, okay. Mhm. So, Sadi, du hast auch zum Thema Homosexualität angerufen. Ja, ich bin selber schwul. Mhm. Und bei meiner Familie habe ich das nie geoutet. Bin ich auch nicht. Du kommst aus einer muslimischen Familie? Ja. Was würde passieren, wenn du in deiner Familie sagen würdest, ich bin schwul? Da wird meine ganze Familie gegen mich sein. Ich werde niemand, gar keinen Kontakt mit denen mehr haben. Mhm. Mit der ganzen Familie. Weil dieser arabische Hintergrund halt ist und dieser islamische Hintergrund. Was bedeutet der arabisch-islamische Hintergrund? Was sagt der Islam zum Thema Homosexualität? Dass das einfach tabu ist. Ist es eine Sünde? Ja. Ja. Ist es eine Schande? Auch. Ja. Ein Mann hat seinen Platz in einer arabischen Welt und der muss einfach nur für die Familie da sein, mhm. eine Familie gründen. Kinder haben mhm. und das war andere Form von Leben oder andere Art von Sexualität wird auch nicht so toleriert in der Hinsicht. Ja. Lebt deine Familie oder der Großteil deiner Familie auch in Deutschland? Ja. Ja. Ja. Ich lebe mit meiner Schwester in einer Wohnung. Mhm. Meine Mutter ist Pendlerin, die kommt jede 4 Monate hier hoch ja. nach Deutschland. Die pendelt zwischen Tunesien und ja. Deutschland. Du wohnst mit deiner Schwester in einer Wohnung. Das heißt, die Schwester weiß es auch nicht. Nein, nein. Wie verschleierst du das Ganze denn dann? Das ist eine gute Frage. Du musst viel lügen. Ja, ja, ich bin auch ehrlich, ja. Aber ich muss schon echt viel lügen in der Sache. Hast du denn zurzeit einen Freund? Ja. Und wie funktioniert, wie machst du das? Wie trefft ihr euch? Was sagst du deiner Schwester, wer das ist und so weiter? Die kennen den auch nicht. Ich würde niemals auch einen Freund mit nach Hause nehmen. Meinen Freund mit nach Hause nehmen. Mhm. Ja, weil meine Schwester auch nicht so dumm ist halt. Die würde das auch direkt merken, da das ist keine normale Freundschaft oder so weiter. Da merkt die das direkt. Und deswegen ja. von vornherein mache ich das auch nicht. Aber wird die Schwester denn nicht insofern misstrauisch, dass du bist ein junger Mann von 28 Jahren, mhm. dass du nie eine Frau mit nach Hause bringst? Nee, eigentlich nicht. Ich habe so einen großen Freundeskreis aus Mädchen und so weiter und meine besten Freunde und die wissen alle, dass ich schwul bin. Und die denkt es halt, das sind halt meine Freunde, mein Sexpartner oder so. Ach so. Und ich hake auch nicht darunter halt. Und ja. ich werde auch nicht sagen, nee, das stimmt nicht oder so weiter. Ich habe das gerade nicht akustisch richtig verstanden. Dein Freundeskreis, der weiß, dass du schwul bist. Ja, ja. Und ja, ja. hast du nicht Angst, dass das vielleicht denn mal in die Nähe deiner Familie hin versickern könnte? Nee, meine Freunde sind, die wissen auch meine Situation und die wissen, dass auch selber wieder so ist. Mhm. Und ich habe auch mit denen viel darüber geredet und die fragen auch selber, warum sagst du das nicht? Und ich sage immer einfach, ich will meine Familie im Endeffekt nicht verlieren. Es geht also darum, wenn du sagst, hast du deine Familie verloren. Ja. Wäre es sogar auch so. Wäre es sogar so, dass du Angst haben müsstest vor deiner Familie, dass sie dir körperlich was antun? Jetzt in der Hände ist körperlich, nein. Die werden nie so weit gehen, aber für mich ist das schlimmer. Ich finde, keine Ahnung, für mich wäre das okay, wenn die irgendwie einmal wütend sind und die schlagen mit zusammen und alles okay danach. Mhm. Besser als irgendwie ganzes Leben keinen Kontakt mit denen zu haben. Wenn man in so strengen moralischen Verhältnissen aufwächst und man du hast als Kind das mitbekommen, dass das eine Schande ist und dass das des Teufels ist und ja, klar. Das Sünde ist und alles Dreck ist mit wenn mit Männern. Wie schwer war es denn für dich, dich selbst zu entdecken, dir einzugestehen, dass du schwul bist? Ich habe das jetzt mal über das Schwulsein mit 13 oder 14 jetzt mal nachgedacht, da stimmt was nicht. Und dann musste ich bisher so gesehen alles verheimlichen und alles verstecken und so weiter und so fort, diese Gefühle. Hast du dagegen angekämpft, weil du es auch nicht wolltest? Ja klar. Ich habe jetzt mal mit meinen Freunden darüber geredet, seit 5 Jahren jetzt ungefähr. Ach so. Mhm. Und mir jetzt mal mit meiner Freundin hingesetzt und gesagt, so sieht das aus und so und so und so. Und ich wollte einfach nur mit jemandem reden darüber. Mhm. Hast du denn auch, die Anna hat das vorhin ja auch erzählt, hast du Scheinbeziehungen gehabt, also Scheinfreundinnen gehabt? Klar, hat man immer. Als Moslem, schwuler Moslem hat man die immer. Und das hat man auch immer. Hast du im Moment auch? Im Moment nein. Das sind meine Freunde, die wissen das. Und dann sehen sie irgendwelche Partyfotos oder so. Ach so, ja, verstehe. Und die denken sich, oh mein Gott, der macht ja mit allen Frauen da und so weiter und so fort. Ja. Hast du auch schon mal mit einer Frau geschlafen? Ja. Und wie war das für dich? Ich war voll jung, ich war 16 oder so. Ich wollte das einfach nur ausprobieren, um zu gucken, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. Ja. Keine Ahnung, ich würde nicht sagen, das war ekelhaft oder so. Es war nicht dein Ding. Das war einfach vorbei und das hat keine Bedeutung für mich gehabt halt. Okay. So, jetzt bist du, wie gesagt, 28 Jahre alt. Die Familie, du hast wahnsinnige Angst, dass die Familie dich verstößt, wenn du es sagen würdest. Was bedeutet das jetzt für deine Zukunft? Ehrlich gesagt, ich habe diese Frage immer vor mir geschoben. Ich wollte das auch nie irgendwie in mein Leben. Ich habe niemals irgendwie hingesetzt und gedacht, es gibt das immer vor mir halt. Ich will das auch nicht im Moment klar haben, was ist jetzt in 2 Jahren oder 3 Jahren, wo die Frage kommt, wann heiratest du? Ja, genau. Ja? Also wenn du so weitermachst wie bisher, heißt das ein Leben in einer furchtbaren Lüge? Ja, ich weiß, aber wie gesagt, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, irgendwann mal kommt das, wo man sagt, wo ich mich entscheiden muss, wo ich sage, mein Leben oder meine Familie oder meine Mutter oder meine Geschwister halt. Und weißt, der Moment zieht es halt vor mir hin. Verstehe. Also weißt du, Sadi, ich würde, ich glaube, wenn ich vor der Alternative stünde, ein Leben in Ehrlichkeit und dafür die Familie verlieren oder ein Leben in Lüge und dafür bei der Familie bleiben. Ich glaube, der richtige Weg ist, ein Leben in Ehrlichkeit und zu seiner Identität zu stehen. Und wenn man dann die Familie verliert, so hart es auch ist, dann verliert man sie vielleicht. Ja, aber das ist keine Option für mich. Im Moment ist das keine Option für mich, irgendwie zu sagen, ich will jetzt zwischen meiner Familie oder mein schwules Dasein. Das ist keine Option halt für mich. Okay, vielleicht wird die Zeit auch eine Entscheidung bringen, dass du vielleicht in ein paar Jahren einen anderen Standpunkt hast oder du. Ja, klar. Wenn du es jetzt für dich so gelöst hast, dann ist das natürlich auch für dich völlig in Ordnung. Sadi, ich danke dir, dass du uns erzählt hast und einen Einblick mal in so auch eine andere Kultur uns gewährleistet hast. Danke. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Okay. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Ciao. 1.45 Uhr haben wir. Und hier ist Johann. Johann ist 70. Guten Morgen, Johann. Ja, guten Morgen, Domian. Johann, also, bevor wir aufs Thema eingehen, muss ich dir unbedingt sagen, also personell und örtlich passt bei dir alles. Also ich schlage dir vor, du bereitest dich vor auf die Nachfolge vom Kardinal Meister. Das ist also... Das wäre ein Spaß hier in Köln, ja, das stimmt, ja. Also das stimmt alles und ich denke, dass in der katholischen Kirche in den nächsten 2 Jahrzehnten so viel Veränderungen vorfallen, also dass Frauen auch mal zu ihrem Recht kommen. Und da bist du der richtige Mann aus dem Laienstand, der sozusagen der katholischen Kirche ein menschliches, mit einem leicht wackeligen Akzenten, menschliches Angesicht geben wird. Ich danke dir für deine gute Meinung, nur wird das Fiktion bleiben. Und Nein, du weißt gar nicht, was du für eine Zeitbombe bist. Es ist für die Gesellschaft gut, dass du zu dieser nachtschlafenden Zeit umeinander lichtest, ne? Also wenn du in der Hauptzeit auftreten dürftest, ne? Und man dir nicht so viele Ferien gönnen würde, ne? da würdest du die Gesellschaft in einer Weise aufmischen, die zu vorrevolutionären Umständen und Zuständen führen würde, was kein einigermaßen vernünftiger Redakteur, der über dir steht, beim WDR verantworten könnte. Okay, soweit zu mir. Aber du hast bestimmt zum Thema Homosexualität angerufen. Ja. Dann legen wir los. Ja, hast du schon mal den Begriff Fatherfucker gehört? Fatherfucker? Ja. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, warum? Fatherfucker hast du schon mal gehört? Wie? Fatherfucker? The Father. Im Gegensatz zu Motherfucker. The Mother. Ja. Ne? Also nochmal, hast du den Begriff Fatherfucker schon mal Wahrscheinlich gehört? Nicht in dem Zusammenhang, den du jetzt meinst. Ich auch nie. Den Begriff habe ich konstruiert, ne? Ja. Und zwar als Gegensatz zu dem allgemeinen Begriff Motherfucker. Ne? Mhm. Der ist ja wirklich auch bei uns in den einfachsten Verhältnissen bekannt. Ja. Ja. Okay. Das ist mein Einstieg in das Thema. Ne? Ich bin jetzt gespannt, worauf das hinausläuft. Ja, jetzt sage ich dir, dass ich Sonderpädagoge für verhaltensgestörte, erziehungsschwierige und verwahrloste Kinder und Jugendliche war. Mhm, ne? Ich habe also eine Erfahrung von knapp 40 Jahren. Ne? Was denkst du denn zur Homosexualität? Ja. Die Homosexualität, ne, ist natürlich so ein Komplex in Widerspiegelung der menschlichen Existenz. Ne. Der Mensch ist ein Kosmos und er hat in sich dunkle Energie und dunkle Materie. Diese Begriffe kennst du ja wohl aus der Kosmologie. Ne? Du glaubst, dass dunkle Materie ist die Homosexualität? Nein, ich sag nur mal, was der Mensch als Kosmos alles darstellt. Und deswegen gibt es ja eine unendliche Spannbreite. Für deine Sendung ist gut, wenn man was Persönliches erzählt. Na, ich würde gerne, ich bin gespannt, was deine persönliche Meinung ist. Akzeptierst du Homosexualität oder nicht? Also ich akzeptiere, wenn jemand Testfahrer für einrädrige Motorräder über 5 Liter wird. Das würde ich akzeptieren. Wenn also einer das sagt, ich möchte das unbedingt werden, Testfahrer für Motorräder mit für Einräder, ja, mit einem 500 PS Motor. Das ist eine ganz schöne, kuriose Antwort, aber die sagt mir jetzt nichts aus, was du über Homosexualität... Ich habe gelernt im Laufe meiner vielen Lebensjahre, ja, dass man eigentlich in Opposition zu dem, was speziell das menschliche Erscheinungsbild angeht, überhaupt nichts erreicht durch Opposition, sondern man muss sich mit der Sache beschäftigen. Also, jetzt noch mal Butter bei die Fische, Johann. Und jetzt gehen wir bei die Fische. Jetzt gehen wir ganz runter auf den Kern der Geschichte. Das Problem der Homosexualität besteht nur in der männlichen Homosexualität. Was homosexuelle Frauen miteinander machen, bleibt, soweit ich informiert bin, ohne problematische Folgen in puncto Seuchen, hygienische Probleme. Also allmählich beginne ich dich zu verstehen. Du bist kein Freund der Homosexuellen. Moment. Ich rede nicht. Also wenn nehmen wir doch mal einen Tierarzt. Johann, eine kleine Bitte. Du bist ein netter Mann, du bist sympathisch, aber sag's doch einfach ganz klar, was du denkst. Wir reden jetzt schon fast 5 Minuten und ich weiß immer noch nicht genau, was du für eine Position hast. Ja, du hättest gerne einen Radikalen am Telefon. Nee, ich hätte gerne nur eine klare Äußerung. Ja, ich möchte dich verstehen, weißt du? Das einzige Problem der Homosexualität ist die Arschfickerei. Das machen Heterosexuelle auch. Ja. Übrigens interessant, dass du das sagst. Ich habe davon auch schon gehört. Das sind genauso gedankenlose Konsumenten wie die reinen Homosexuellen. Ne? Denn das Problem der Arschfickerei. Nee, wir müssen ja nicht so vulgär sagen. Wenn wir die doch. Man muss die Probleme, je schärfer, je belastender sie sind, umso primitiver sprachlich fassen. Denn alle Euphemismen führen dazu, dass man seine Zeitgenossen verwirrt. Also du glaubst, dass durch den Analverkehr Krankheiten übertragen werden? Das glaube ich nicht. Das ist auch so, da hast du völlig recht. Wir haben aber es werden auch Krankheiten. Moment, wir haben das große Beispiel von AIDS. Natürlich. Ohne AIDS, ohne Homosexualität wäre AIDS nicht in die westliche Welt gekommen. Gut, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Müssen wir vertiefen. Und selbst denn das ist ein hundertprozentiges Argument für das, was du vorhin an sprachlicher Formulierung hast fallen lassen. Bei aller Liebe darf ich meinem Partner in keiner Weise schaden. Gut, dafür kann man sich ja schützen und man kann Vaginalverkehr kann man auch sich extrem schlimme Krankheiten holen, übrigens auch HIV. Moment. Tatsache ist, dass AIDS eben durch den ungeschützten Verkehr in die westliche Welt gekommen ist. Ich sag bewusst westliche Welt. Ja. Ne? Aber wir haben auch andere schwere Erkrankungen wie Syphilis zum Beispiel, die in heterosexuellen Kreisen grassiert, genauso wie in homosexuellen Kreisen. Das Grundproblem ist, aber du kannst, fehlende Hygiene auch zwischen den Heterosexuellen. Die Heterosexuellen, wenn die, wie es in der Bibel steht, ihren Körper als das Reich Gottes ansehen würden und ihn pflegen würden, dann wären diese Seuchengefährdungen ziemlich reduziert. Bin ich ja bei dir. Jetzt lass uns mal von den Seuchen und den Krankheiten mal weggehen. Die haben wir in allen sexuellen Varianten. Ich würde dich gerne fragen, ob du die Liebe zwischen einem Mann und einem Mann genauso akzeptierst, die tiefe Liebe zwischen einem Mann und einem Mann, wie die tiefe Liebe zwischen einer Frau und einem Mann. Das ist genau der Punkt. Die Liebe zwischen einem Mann und einem Mann und einem Mann und einer Frau und einem Mann und einem Tier und einer Frau und einem Tier ist in jedem Fall akzeptabel, wenn jeder der Partner sich bemüht, dem anderen keinerlei Schaden zuzufügen. Gut, dann klammern wir das Tier schon mal aus, dann bin ich wieder bei dir. Das können wir heutzutage nicht ausklammern. Wir haben in der Bundesrepublik mindestens 7 Millionen Hunde. Ich weiß, aber das ist diese Thematik, die hatten wir hier auch schon, jetzt mal gerade ausklammern. Ja, aber die werden ja auch geliebt. Na, natürlich. Aber ich höre daraus, dass du die Liebe zwischen Mann und Mann durchaus akzeptierst als tiefes, wertvolles Gefühl. Ja. Wenn die beiden, sagen wir mal so, Der Otto Normalverbraucher, der seine Frau liebt, der hat nicht so viel Verantwortung wie der Dr. Otto Normalverbraucher, der seinen Assistenten liebt. Ne? Denn man muss als Homo, also wenn man eben meint, man würde nur seine Liebeserfüllung im Miteinander mit einem Partner gleichen Geschlechtes finden, dann hat man einen viel größeren Verantwortungshorizont, zum Beispiel der ganze Komplex Seuchenhygiene. Okay, lass mal. Und der ganze Komplex Versagung, Enthaltung. Ne? Lass mich dich noch was fragen. Ja. Akzeptierst du es auch, dass eben in einer homosexuellen Liebe, dass aus einer homosexuellen Liebe rein biologisch kein Kind entstehen kann? Akzeptierst du das? Also, diese Frage ist sehr theoretisch. Unter den heutigen Gegebenheiten auf unserer Erde wäre es wünschenswert, dass 80% homosexuell wären. Achso, da hätten wir keine Überbevölkerung, meinst du? Das ist theoretisch. Ich verstehe. Man muss es anders angehen. Ja. Die Homosexualität ist eine, ich sag's mal banal, ist ein Verwirrungszustand, der für meine Begriffe und Erkenntnisse wesentlich aus der Überbevölkerung resultiert. So, Johann, jetzt hast du mich auch während des Gesprächs ziemlich verwirrt, aber wir lassen es einfach mal so stehen, was du gesagt hast, und ich bedanke mich für deine Meinungsäußerung. Ja, also so machen wir es. Ich würde nicht so sehr sagen, dass es eine Meinungsäußerung war, sondern ich habe auf ein paar Aspekte hingewiesen, okay, zu denen du auch dich entweder informieren oder Mut fassen solltest. Denn wie gesagt, dein Problem... Dein Wort in Gottes Ohr, Johann. Ich danke dir sehr herzlich für den Anruf. Ich habe noch einen Hörer hier in der Leitung. Deswegen bitte ich dich, dass wir jetzt Schluss machen. Also, alles Gute, danke für den Anruf. Ich wünsche dir sozusagen den Segen irgendeines Wesens, was dir weiterhilft. Dankeschön. Ja. Tschüss, Johann. Ich möchte aber gar keinen Segen von irgendeinem Wesen, was mir in dieser Richtung weiterhilft. Vielen Dank. Carsten, 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. So, du auch noch zum Thema. Genau. Und zwar, ich rufe zum Thema an, weil bei mir im Leben alles gut gelaufen ist. Du bist schwul? Ich bin schwul, ja. Genau. Hab mich mit 18 geoutet. 18, 19, ich weiß es nicht mehr genau, vor Freunden und Familie. Und bin dann nur auf Gutes gestoßen. Also ich habe da nie irgendwelchen Gegenwind bekommen. Meine Eltern haben gesagt, das ist völlig in Ordnung. Sie möchten ihn, also meinen damaligen Freund, kennenlernen. Habe ihn dann auch irgendwann mitgebracht. Das ist eine glückliche und gute Fügung. Wenn man die Geschichte von Rubino, hast du es vorhin mitgehört? Ja, genau. Sich anhört, das war ja eine Katastrophe. Ganz genau. Also es gab bei dir in keinster Weise keinen in der Verwandtschaft. Nein, der auch wir hatten so ein bisschen Angst vor meinem Großvater, dass der da vielleicht ein Problem mit haben könnte, aber war dann überhaupt nicht. Also er hat dann 85. Geburtstag gefeiert, da wollte er unbedingt, dass wir dann auch beide kommen. Kann es sein, dass du dann auch aus einer sehr, sehr liberalen Familie kommst? Ja, absolut. Na klar. Ja. Na, und also ich bin noch auf einem kleinen Dorf groß geworden, in Mecklenburg-Vorpommern, in der tiefsten Provinz. Und darf ich fragen, was du vom Beruf machst? Ich bin momentan Telefonist. Ja, ich wollte nämlich darauf hinaus, ob du irgendwie im Beruflichen Probleme hattest bislang, deshalb. Nee, gar nicht. Ich hatte noch eine andere Ausbildung damals gemacht und habe das auch gleich offen gesagt. Und es war für die alle kein Problem. Also meine heutigen Kollegen auch, ich bin auch der Einzige, der schwul ist. Und also es ist kein Gegenwind, nichts, gar nichts. Also ich kann nur Gutes darüber berichten. Das ist sehr schön. Und es gibt ja auch immer mehr solche Beispiele, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ja. Genau. Aber eben auch diese anderen Kassengeschichten, die gibt es nach wie vor. Und ich habe, also mein Gefühl sagt mir, dass die schlimmeren Geschichten nach wie vor überwiegen. Ja, das ist auch noch viel zu viel. Also das, auch die Gegner, jeder Einzelne, finde ich, ist noch zu viel. Also ein Gegner ist schon zu viel. Ja. Carsten, schön, dass du diesen guten Aspekt auch noch mit reingebracht hast. Den darf man ja wirklich nicht vergessen. Wenn man sich vor Augen hält, ich habe es vor ein paar Tagen ja auch mal gesagt, dass erst 1990, das muss man sich vorstellen, 1990 hat erst die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten genommen. Und die Folge habe ich gesehen, wo du das gesagt hast. Ja, das ist wirklich krass, das ist heftig. Ja, das ich möge es in deinem Leben weiter so gut laufen, Carsten. Ja, schön, dass du angerufen hast. Alles Gute. Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Auch. Ciao. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Tabu Homosexualität in der Technik Frederik Marquardt. Morgen sind wir nicht da wegen des Feiertages, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Und wo Feiertag ist, wünsche ich euch einen schönen Feiertag. Bis übermorgen. Bis dann. Bye-bye. Tschüss.